Menschen ihm das Geld. Sie streicheln es, küssen es, drücken es ans Herz, wickeln es in schöne Tücher, hätscheln es wie eine Puppe. Manche lassen sich einen Geldschein einrahmen, hängen ihn an die Wand, verbeugen sich vor ihm wie vor einer Ikone. Manche füttern ihr Geld. Sie sperren ihm den Mund auf und stecken die fettesten Bissen ihres Essens hinein. Bei Hitze tragen sie das Geld in den kalten Keller. Und im Winter, bei grimmigem Frost, werfen sie das Geld in den Ofen, ins Feuer. Manche unterhalten sich einfach mit ihrem Geld oder lesen ihm interessante Bücher vor oder singen ihm schöne Lieder. Ich dagegen schenke dem Geld keine besondere Beachtung. Ich trage es einfach im Portemonnaie oder in der Brieftasche und gebe es, je nach Bedarf, aus. Leichtfuß.